Hallo, ihr hört Radio Blau. Jeden Tag geben wir uns ja an die frische Luft für euch und die Tage klingen auch ganz schön ähnlich, wenn man sie so aufnimmt. Heute hat sich allerdings eine Ente von der Elster bis hierher vor mein Haus verirrt und wird jetzt gerade etwas desorientiert auf dem Gehweg rum. Ja, ich habe viel gelesen in letzter Zeit. Ich lese gerade Texte von dem Leipziger Schriftsteller und Journalist Heinrich Wiegand. Der hat von 1895 bis 1934 in Leipzig zum Großteil gelebt, ist in Lindenau geboren, als Sohn eines Besitzers einer Modelltischlerei und ist dann Lehrer geworden in verschiedenen Städten, war da auch in Leipzig. Und in der Zeit von 1924 bis 1933 hat er aber auch viel über Leipzig geschrieben und in den Monatsblättern des Arbeiterbildungsinstituts veröffentlicht. Diese Monatsblätter hießen Kulturwille und in der damaligen Leipziger Volkszeitung hat er auch viel veröffentlicht. Ja, da stehen meistens kurze Theater- und Literaturkritiken drin, viele Berichte und Kritiken von Musikaufführungen an der Oper und am Gewandhaus. Ja, interessant daran ist, dass Heinrich Wiegand auch die früheren Leipziger Kabaretts beschreibt, zum Beispiel die Retorte, wo er ab 1921 auch mitgewirkt hat am Klavier. Er war auch mit Hermann Hesse befreundet und er hat Bücher von Franz Kafka und Bücher aus der frühen Sowjetunion besprochen, war also einerseits sehr an der literarischen und auch an der musikalischen Moderne zugeneigt, also hat auch viele Werke von Arnold Schönberg besprochen zum Beispiel oder von anderen Komponisten der neueren Musik damals, hat aber auch die frühe Arbeiterliteratur interessiert verfolgt. Wie gesagt, er war an diesem Arbeiterbildungsinstitut auch selber beschäftigt. Ja, über ihn gibt es eine empfehlenswerte Biografie von Klaus Petzold und einen Sammelband mit Texten namens Am schmalen Rande eines wüsten Abgrunds. Und der Briefwechsel mit Hermann Hesse wurde auch in der DDR veröffentlicht. Ja, ab 1930 hat er auch beim Rundfunk gearbeitet, teilweise bei der MIRAG. Das war der damalige mitteldeutsche Rundfunk. Da hat er als freier Mitarbeiter gearbeitet und auch Rundfunkreportagen veröffentlicht. 1933 ist er dann nach Italien emigriert, wo er 1934 dann an einer inneren Erkrankung gestorben ist. Vielleicht war es Krebs, vielleicht auch eine Herzerkrankung. Heinrich Wiegand hat auch viele Aufführungen im Leipziger Schauspielhaus, im Alten Theater und im Neuen Theater Leipzigs der damaligen Zeit beschrieben. So zum Beispiel die Kontroverse um die Aufführung des Stückes Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni von Bertolt Brecht im März 1930, das sogar bis in den Leipziger Stadtrat da gedrungen ist. Ja, gut, wieder zum heutigen Tag und zur heutigen Zeit. Ich habe mich gestern mit Babette Büchele vom heutigen Schauspiel Leipzig, genau gesagt von der Theaterpädagogik, dort unterhalten über die Club Convention. Das ist das jährliche Festival der Theaterspielclubs am Schauspiel. Erstmal hören wir aber etwas Musik, nämlich die Gruppe Fuzzbox, oder genauer gesagt hießen sie I've got a Fuzzbox and I'm gonna use it. Und danach dann das Gespräch mit Babette Büchele. jetzt habe ich Babette Büchele vom Schauspiel Leipzig hier am Apparat. Am Donnerstag nämlich beginnt die Club-Convention der Theaterspielclubs am Schauspiel Leipzig. Ja, vielleicht erstmal zu den Theaterspielclubs. Was sind das denn für Institutionen und wie lange existieren diese Clubs schon dort? Das heißt neuerdings, das ist auch schon ein bisschen länger, immer Club, aber eigentlich ist es einfach eine Theatergruppe, die sich einmal die Woche trifft oder manche treffen sich auch unregelmäßig, aber meistens ist es dann doch einmal die Woche. Und von denen haben wir 4 und wir haben 2 Jugendclubs, ein bisschen jüngere Jugendliche und schon ältere und einen Seniorinnenclub und einen Club, der heißt Ü31 und sind die Menschen über Ü30 eben. Und wie lange existiert das schon bei euch, solche Clubs oder Gruppen? Ungefähr seit 2013, 14, also Spielzeit 13, 14. Genau, 6, 7 Jahre, obwohl auch nicht alle gleich lang. Also ich glaube, den Jugendclub, den ich leite, der ist so der frischeste. Den gibt es, weiß ich nicht, 2 Jahre weniger oder so. Und die Club-Convention, die morgen losgeht, ist dann vermutlich so eine Art Festival der Theaterspielclubs am Schauspiel? Ja, genau. Das trifft ziemlich gut. Es gibt, also alle Clubs haben sozusagen ihre Aufführungen. Dieses Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders, aber ja, theoretisch haben sie analog ihre Aufführungen und treten auch alle 3 bis 4 Mal auf innerhalb von diesen 4 Tagen. Und dann gibt es auch ein Rahmenprogramm. Also es ist eben nicht nur das, sondern deswegen heißt es auch Festival, weil für sie dann dabei noch ein bisschen mehr rausspringt. Also es können zum Beispiel, können sie an Workshops teilnehmen und es gibt auch Weiterbildungsworkshops für FachkollegInnen und es gibt eine Festivalparty und so mehrere Austauschformate, weil es eben ein bisschen darum geht, dass man nicht nur seine Aufführung macht und dann nach Hause geht, sondern eben da noch ein bisschen verweilt und auch sich anguckt, was die anderen so machen und darüber ins Gespräch kommt und über Theater redet und seine Erfahrungen so. Ja, dieses Jahr ist das ja so ein bisschen unter besonderen Corona-bedingten Umständen leider. Ja, welche Stücke haben denn die Theaterspielclubs dieses Jahr erarbeitet und wie haben diese Corona-bedingten Umstände dann vielleicht auf die Stücke eingewirkt? Also ich glaube, bei uns allen war es so, dass ich habe natürlich jetzt aus meinem Club die beste Inside-Sicht und von meiner Kollegin Anne auch noch ziemlich gut. Aber ich denke, es ging uns allen ähnlich, dass wir eben schon seit September, Oktober letzten Jahres eben an einer Produktion proben. Und bei Anne und mir sind es Stückentwicklungen, beim Ü31-Club auch. Das heißt, Stückentwicklung bedeutet, man hat keinen fertigen Text, den man dann macht und Rollen zuweist, sondern man überlegt sich zusammen ein Thema, zu dem man arbeiten möchte und guckt, was man dazu auf die Beine stellt, auf die Bühne bringt eben. Also dann werden eben Texte geschrieben und Choreografien erarbeitet und viel improvisiert und dann irgendwann was festgehalten. Genau, das heißt eben Stückentwicklung und das haben wir seit geraumer Zeit gemacht und dann kam Corona und dann war eben so die Frage, ja, was machen wir, wie können wir trotzdem in einer Art und Weise mit dem Stück rauskommen, sozusagen. Ja, das klingt so nach einem langen Prozess. Wie sehr gestalten denn die DarstellerInnen dabei auch mit oder so? Oder wie sehr hat sich das so entwickelt? Das ist, würde ich auch sagen, unterschiedlich. Ich spreche jetzt mal von meinem Club, weil das ich einfach am besten weiß. Und da ist es so, dass ich immer, also oder dieses Mal auf jeden Fall einen Rahmen vorgegeben habe, also ein Thema. Und natürlich aber abgeklopft habe, interessiert es die SpielerInnen überhaupt, das Thema. Also bei uns war das Thema Konsum und Besitz und auch Minimalismus. Und genau, dann gucke ich, in welche Richtung ihr Interesse bei diesem breiten Themenfeld vor allem geht und lasse sie dazu Texte schreiben oder wie gesagt, wir entwickeln Choreografien, wir suchen Lieder dazu, wir entwickeln Szenen durch Improvisation oder manchmal macht man was ganz anderes und dann kommt auf einmal was dabei raus, wo man denkt, oh, das passt eigentlich auch ganz gut dazu. Also ich habe da auch gar nicht so eine feste Vorgehensweise, sondern Dinge entstehen ganz oft einfach im Prozess, in der Probe, eben auch durch auf jeden Fall das dazu tun der SpielerInnen. Vielleicht kannst du das auch für deinen Club so ein bisschen sagen, wie stoßen denn die MitspielerInnen eigentlich auf dich oder auf euch, auf diese Möglichkeit? Ich denke, die meisten durch einfach Internetrecherche, also zu gucken, ich möchte gerne Theater spielen, was gibt es da in Leipzig? Und dann hatte ich öfter jetzt schon, also bei vielen neueren TeilnehmerInnen, dass sie über Freunde, die schon bei mir im Club sind, dazukommen. Genau. Ja, die Theaterspielclubs sind ja vielleicht auch so eine Schnittstelle zur Theaterpädagogik am Schauspiel Leipzig. Wie wichtig ist denn die Vermittlung von Wissen über Theaterarbeit für so eine Institution wie das Schauspiel Leipzig? Genau, ich würde sogar gar nicht sagen, es ist nicht nur eine Schnittstelle, sondern es ist einfach ein Teil der Theaterpädagogik. Also die Spielclubs, die gehören als feste Institution dazu, als ein Teil von unserem Job sozusagen, von unserem Arbeitsfeld. Und ja, also ich würde sagen, an allen Stadt- und Staatstheatern gibt es eigentlich mittlerweile Theaterpädagogik, weil es eben darum geht, die Stücke und die Inszenierungen oder überhaupt Theater an auch Jüngere zu vermitteln. Weil die Jüngeren werden ja auch irgendwann älter und die gehen dann wieder ins Theater. Und genau, im Endeffekt versucht man eine Begeisterung, ein Verständnis, eine Lust auf Theater zu schaffen mit all unserem, mit unserem ganzen Programm. Und da gehören die Spielclubs auf jeden Fall dazu. Jetzt wird man ja vielleicht nicht mit so einer Affinität zum Theater geboren schon, sondern das wird auch vermittelt durch das Elternhaus und so weiter. Geht ihr auch raus aus dem Schauspiel eigentlich als Theaterpädagoginnen auf Leute zu, die quasi erstmal nicht zu euch kommen würden von sich aus? Also wir arbeiten viel mit Schulen zusammen. Das heißt, wir machen, also genau, ein großer Teil unserer Arbeit ist eben die Inszenierungsvermittlung oder Spielplanvermittlung. Das heißt, die Stücke, die bei uns inszeniert werden, sozusagen erklären wir auf praktische Art und Weise, also geben Workshops zu den Stücken, eben vor allem für Schüler und Schülerinnen in der Schule. Die Klassen können auch zu uns ins Theater kommen, auf die Probebühne, wir machen den Workshop dort. Aber meistens gehen wir in die Schule, das heißt in die Klassen. Zimmer, räumen alle Tische und Stühle beiseite und arbeiten dann zu dem Stück praktisch. Jetzt vielleicht nochmal zurück zur unmittelbaren Gegenwart. Am 18. Mai sollen sich auch langsam wieder Theater öffnen, habe ich gehört. Ist ja irgendwie auch ein sehr unglückliches Timing für die Club-Convention. Habt ihr überlegt, eigentlich sie zu verschieben oder ist diese virtuelle Form der Darbietung auch mal ganz interessant für euch? Das ist ja im Moment auch im Schauspielhaus sonst noch eben verbreitet, wie zum Beispiel bei diesem Internetprojekt K, was auch gerade läuft. Also ich würde sagen beides. Wir haben sowohl überlegt, das irgendwie zu verschieben, aber weil alles recht wackelig ist, also wir sind ja natürlich nicht die Einzigen, ganz im Gegenteil, die verschoben werden sollen, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Stücke, die angeprobt wurden und jetzt keine Premiere haben konnten und man weiß ja auch nicht ganz genau, wie das alles wird im September oder ja jetzt am 18. Mai dann, also es ist ja alles einfach noch sehr ungewiss und von daher haben wir gesagt, gut, da wird das alles irgendwie nicht planen können, gucken wir an, was wir jetzt gerade machen können und jetzt könnten wir das Ganze digital machen. Funktioniert das irgendwie? Ja, wir versuchen es und das ist jetzt sozusagen die Quarantäne-Version oder die Lockdown-Version von der Club-Convention. Und klar, es war auf jeden Fall, für mich war es eine super interessante Erfahrung, weil die hält ja auch immer noch an, ist ja noch nicht vorbei, auch sehr herausfordernd, aber also ich muss schon sagen, das Haptische fehlt, das Sinnliche. Und die direkte Kommunikation und der Austausch. Ja, Theater hat auch sehr was mit so einer körperlichen Präsenz und einer direkten Kommunikation zu tun. Total. Ja, vielleicht mal zurück zur Club-Convention. Ja, wann geht's genau los morgen? Auf welchen Kanälen kann man da mitschauen? Vielleicht kannst du auch nochmal die Namen der Stücke aufzählen. Also genau, morgen auf der Homepage des Schauspiel Leipzig. Ich denke, es ist auch direkt ein Link einfach auf der Hauptseite und wenn nicht, dann unter Club Convention, also unter Theaterpädagogik unter Club Convention. Um 18 Uhr sollten alle Streams online sein und ein kleines Eröffnungsvideo, ein Trailer. Und dann sind sie bis Sonntagnacht online. Also man kann praktisch 4 Tage lang, wann man möchte, das angucken. So. Und genau, also es gibt den Jugendclub Hashtag NoName, deren Stück heißt Mehr ist weniger mehr, beziehungsweise man kann es, also Stück ist fast schwierig zu sagen, also das, was sozusagen das Stück gewesen wäre und was jetzt in digitaler Form eher so ein Episodenfilm geworden ist, kann man vielleicht das nennen. Und dann die, genau, der Seniorinnen-Spielclub, die Spielfreudigen, deren ursprüngliches Stück hieß Die Zukunft ist silbern. Und genau, das ist da eben auch online. Und dann gibt es noch den Ü31-Club. Die machen nicht ihr Stück, sondern sozusagen wie eine kleine Grußbotschaft. Ich habe sie selber auch noch nicht gesehen. Bin auch gespannt, was bei denen rausgekommen ist. Das heißt auf jeden Fall Touch. Dann gibt es noch den anderen Jugendclub, Sorry-E heißt der. Und deren Produktion Outtakes, also die, das ist sehr, sehr unterschiedlich, was wir zeigen. Das heißt einfach Making of and Outtakes, weil das auch einfach alle Clubs selber entscheiden konnten, je nach Probenstand, was ist möglich zu zeigen. Also was können wir machen. Nicht alle konnten sozusagen, oder eigentlich niemand konnte es einfach sein Stück nehmen und innerhalb von 2 Wochen als Film umwandeln. Das ist ja was sehr Schwieriges. Und genau bei Sorry.E, die haben sich zum Beispiel entschieden, dass sie eben Material, was es schon gab, genommen haben und zusammengeschnitten haben und so. Und deswegen ist es einfach sehr unterschiedlich, was gezeigt wird. Und ja, wahrscheinlich war das auch nicht so einfach, weil am Ende ist das ja quasi, sind das ja Filme, die da gemacht werden und eben kein Stück, sondern sind wahrscheinlich meistens dann ja, filmische Projekte beinahe schon. Genau, und auch ja, Filmen, also weil viele denken jetzt, wir haben unsere Theaterstücke einfach gefilmt, aber das funktioniert ja auch nicht, weil dafür hätte man sich auch versammeln müssen, das ging ja nicht. Und also wir haben sozusagen auch in der Lockdown-Version geprobt, das heißt, es gibt eigentlich fast nur Zoom-Aufnahmen von den Ensemble-Aufnahmen und Einzelaufnahmen mit dem Handy von sich selbst. Also weil mehr ist ja eigentlich nicht möglich. Vielleicht nochmal, dass ein Elternteil irgendwie aushilft, aber ja, man konnte ja eben sich nicht in Gruppen treffen und zusammen was machen. Vielleicht auch mal ganz interessant, jetzt gab es ja auch immer mal so Ballett- oder tänzerische Aufführungen, die man im Fernsehen gesehen hat, wo auch die TänzerInnen immer dann zu Hause zu beobachten waren und das so von einem ganz anderen Hintergrund plötzlich war, von einem viel privateren, als es eben dieser übliche gesetzte Rahmen ist halt. Das war vielleicht auch mal durchaus eine interessante Sache. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten das Glück, dass es auch zu unserem Stück ganz gut gepasst hat, dieses in meinem Zimmer sein so und Besitz und was ist in meinem Zimmer und Gegenstände und viele Dinge, aber das ist eben bei allen, nicht bei allen so. Also man musste da schon auch individuell gucken, was passt jetzt zu meinem Club, was passt zu meiner Inszenierung. Also da ist man wieder dabei, dass eben ja, das ist ein Prozess und man kann nicht auch denen einfach irgendwas überstülpen, weil das sind keine professionellen Darsteller und Darstellerinnen, sondern man muss da auch gucken, was ist möglich mit denen. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Babette Büchele vom Schauspiel Leipzig hier. Und ja, morgen beginnt, wie gesagt, die Club-Convention. Alles Nähere auf der Internetseite des Schauspiels Leipzig. Oder hast du noch abschließende Worte? Wir freuen uns über jeden und alle, die da reingucken und freuen uns auch über Feedback. Ich habe gerade gehört, es wird eine kleine Feedback-Wand auch geben, auf die man was hinterlassen kann. Und ja, das wäre natürlich schön zu wissen, wie das so ankommt, weil Publikumsgespräche gibt es leider nicht. Die hätte es im Original auch gegeben, analog, aber das ist nun doch ein bisschen schwierig über Zoom. Also ja, wäre cool. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Shot to the other side, your side has a favorite color, your side is turning to box brown, my side wants to call Red Rover and keep you from running out of bounds, other side, other side, other side. let their trail of breadcrumbs be our guide to the other side, other side, other side, other side, other side, other side, other side. Pandemonia 6. Die Nacht verging merkwürdig traumlos und die Zeit verstrich sehr langsam. Ich erwachte mehrmals und schaute stets glücklich auf die Uhr, dass der Tag nicht etwa schon sehr weit vorangeschritten war, wie ich vermutete, sondern noch nicht einmal richtig begonnen hatte. Und obwohl nur 2 Stunden zwischen der Bettung und dem ersten Blick auf die Uhr vergingen, fühlte ich mich, als hätte ich ausgiebig geschlafen. Ein Trugbild? Nach dem Aufstehen begab ich mich zur Kaufhalle, um Nahrungsmittel zu kaufen. Ich sah die Menschen und alles erschien mir langsamer als normal. Nicht, dass sich alle in Zeitlupe bewegten, aber etwas zögerlicher als normal. Als hätte jemand das YouTube-Video unserer Zivilisation auf 0,95% der Wiedergabegeschwindigkeit gestellt. Ich habe bei mir gemerkt, dass meine Zeitwahrnehmung irgendwie so, das ist so sehr ambivalent, weil einerseits kommt es mir so vor, als würden wir halt schon ewig in diesem Zustand leben. Also irgendwie kann ich mich kaum noch an einen davor erinnern. Also ich habe so das Gefühl, wir leben jetzt einfach schon seit Monaten in diesem Zustand und ich kann mich irgendwie gar nicht mehr so da reinversetzen in dieses davor, wo man sich halt noch ganz normal mit Leuten treffen konnte und irgendwie jeden Abend unterwegs war. Und ich habe mich jetzt so an diesen Alltagsrhythmus so des Zuhause-Seins gewöhnt, dass es mir echt so vorkommt, als würde ich schon ein halbes Jahr oder so leben. Und was ich auch krass festgestellt habe, was auch krass ist, irgendwie, dass sich bei mir zumindest die Zeitempfindung auch sehr umgestellt hat. Also ich habe das Gefühl, die Zeit vergeht viel schneller, wenn man nur zu Hause ist. Also ich stehe jeden Tag irgendwie so eigentlich um 8 auf und habe irgendwie das Gefühl, der Tag rast irgendwie so dahin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, ja, weil irgendwie alles so ein bisschen sich angleicht. Also weil irgendwie alle, also die Zeit, wenn man die Zeit nur an einem Ort verbringt, irgendwie, dass man da irgendwie gar nicht so merkt, wie die Zeit vergeht. Und gleichzeitig merke ich aber, dass ich so immer mir wieder denke, okay, krass, wie schnell sind jetzt bitte die letzten Wochen vergangen? Also, dass ich so das Gefühl habe, okay, irgendwie, wann war das mal mit der Ausgangssperre? Ach ja, das ist schon irgendwie vor 2 Monaten ging das schon los. Und mir kommt es aber manchmal vor, als wären diese ganzen politischen Entscheidungen erst vor kurzem getroffen worden. Was ich ganz spannend finde, ist, dass sich so die Einteilung der Wochentage irgendwie auch komplett auflöst oder so nebensächlich wird. Also wenn man vor Corona irgendwie so das Wochenende so das war, wo man was unternommen hat so und irgendwie weniger gemacht hat oder keine Aufgaben irgendwie hatte, sondern eher so Freizeit gemacht hat, ist es jetzt irgendwie so gleichförmig. Also meine zeitliche Wahrnehmung innerhalb der letzten Wochen mit dem Coronavirus wurde doch ganz schön auf den Kopf gestellt. Woran ich das gemerkt habe, war, als ich nicht einmal mehr wusste, welcher Wochentag gerade ist. Und es ist einfach kein schönes Gefühl, wenn man am Frühstückstisch sitzt, sich mit seinem Mitbewohner unterhält und fragt, sag mal, welchen Wochentag haben wir eigentlich? Und er guckt dich einfach nur verdutzt an und zuckt im Endeffekt mit den Schultern und sagt, keine Ahnung. Also jeder Tag ist irgendwie gefüllt mit Arbeit, mit Struktur irgendwie. Und es ist nicht so, dass man irgendwie, also bei mir zumindest so, dass ich jetzt sage, okay, Samstag, Sonntag, heute mache ich mal nichts oder so. Also das verteilt sich irgendwie so. Und die, ob jetzt Montag oder Samstag oder Freitag ist, ist irgendwie so ein bisschen egal geworden bei mir, habe ich festgestellt. Na, es ist einfach alles sehr gedrungen. Also die Zeiten, die man so für sich alleine hat, mal in Ruhe, auch in Ruhe zu arbeiten, oder auch mal einfach für sich zu sein, das ist dadurch, dass wir hier alle zu fünft und mehr oder weniger aufeinander geklopft sind, ist das einfach sehr wenig. Also ich versuche das schon auch immer mal mir einzurichten oder dass ich auch einmal in der Woche im Büro bin und so, sich da mal so ein bisschen rauszufliehen. Wie kann das denn eigentlich sein, dass wir nach Wochen, in denen wir zu Hause geblieben sind, höchstens rausgegangen sind wegen der Arbeit oder zum Einkaufen gehen? Wie kann es da sein, dass wir so etwas Banales wie den Wochentag bereits vergessen haben? Und für mich persönlich habe ich herausgefunden, dass es mir einfach am menschlichen Kontakt und auch an festen Terminen fehlt. Es ist einfach nicht mehr dieses, ich stehe um 7 auf, ich muss um 8 in der Uni sein, ich habe Vorlesungen, bei denen ich gerne dabei sein möchte und danach treffe ich mich noch mit Freunden. Das ist ja nun nicht mehr. Man ist zu Hause. Ich meine, das Studium geht zwar online weiter, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Ich glaube, das liegt halt daran, dass jeder Tag so super gleich aussieht. Also bei mir ist es schon so, dass ich einen sehr, sehr monotonen Tagesrhythmus habe, was ich eigentlich cool finde, weil so ein bisschen Routine tut mir, glaube ich, auch gut. Aber genau, dadurch geht, glaube ich, auch die Zeit. Also dadurch verschwimmen die Tage so und man nimmt gar nicht so die Tage so als individuelle einzelne Tage wahr, habe ich das Gefühl. Man bleibt länger wach, man steht später auf. Aber wenn man später aufsteht, ist ja auch wieder der halbe Tag vorbei und man sitzt dann da und denkt sich, ich habe nicht mehr so viel Zeit, da schaffe ich jetzt auch nichts mehr. Und so geht das dann Tag für Tag weiter und man kommt dann langsam in diesen Trott rein und schafft eigentlich nichts. Man sitzt eben zu Hause, man steht auf, muss sich 2 Meter nach rechts bewegen auf seinen Schreibtischstuhl, setzt sich hin, fährt den Rechner hoch, ja, und sitzt dann da und hört bei dem Online-Meeting zu. Na, wir stehen auf, versuchen morgens 8 Uhr alle am Start zu sein und haben jetzt die letzten Tage einfach, um so ein bisschen in Schwung zu kommen, eine Viertelstunde Yoga gemacht zusammen als Familie Und dann haben wir gefrühstückt und ab um 9 haben wir so vereinbart, dass wir dann Arbeitszeit haben. Das heißt, die Kinder verschwinden alle in ihre Zimmer und wir beide, also der Hans und ich, wir gucken, wie wir dann ansprechbar sind für die Kinder und wer jetzt gerade vertiefte Arbeitszeit hat und wer nicht. Irgendwann gibt es dann Mittag. Und unsere neueste Errungenschaft ist eine Tischtennisplatte auf dem Hof, die jetzt auch rege genutzt wird. Und so verläppert sich der Tag eigentlich bis in den Nachmittag und dann versuchen wir auch alle irgendwie mal rauszukommen, spazieren zu gehen oder eine Runde mit den Rädern zu fahren. Die Kinder sind auch am Nachmittag viel am Skypen mit ihren Freunden, soweit das geht. Ja, und abends wird dann nochmal gearbeitet, wenn dann die Kinder im Bett sind. Und auch wenn es so sein sollte, dass man eigentlich ja mehr Zeit zur Verfügung hat, wenn man zu Hause ist, ist es für mich doch so, dass ich weniger Zeit habe, aufgrund eben dieses Trotz. Und was man da vielleicht gegen tun könnte, was ich auch derzeitig versuche, ist, dass ich für mich persönlich eine Routine in meine Woche versuche zu bringen, mit der ich beispielsweise um 7 aufstehe. Ich begebe mich danach sofort zum Bäcker, ich kaufe Brötchen fürs Frühstück und dann sitze ich mit meinem Mitbewohner beim Frühstück und wir sprechen über den Tag, was sind unsere Ziele für heute, ungefähre Zeitansätze und dann wollen wir das auch hinter uns bringen, beziehungsweise wollen wir das auch alles an einem Tag schaffen, eben diese Zielsetzung, dass man wirklich auch sagt, okay, ich möchte das heute schaffen, ich will heute was geschafft haben und nicht wieder im Bett liegen am Abend und sagen, ja, also heute habe ich wieder 3 Stunden auf dem Sofa gelegen und habe die nächste Serie durchgeschaut. Und ich glaube, dass wenn man auch eine gewisse Routine reinbringt in den Tag, man wesentlich zufriedener schlafen geht und auch wesentlich zufriedener durch diese Zeit kommt. Ich habe gerade einen so für meine Verhältnisse sehr routinierten Alltagsrhythmus, was ich halt eigentlich cool finde. Und vormittags, also stehe ich immer recht früh auf und frühstücke ganz in Ruhe und höre dabei Radio, also Deutschlandfunk. Und dann mache ich immer Sport mit einem Freund über FaceTime, also mit Leo. Das macht irgendwie voll Spaß. Wir haben immer so die gleichen Übungen und wir machen das eigentlich wirklich fast jeden Morgen, so zwischen 9 und 10. Und machen unsere Sportübungen zusammen und dann schwatzen wir noch kurz. Und dann gehe ich eigentlich immer raus und meistens gehe ich in den Clara Park und mache da irgendwie eine Fahrradtour und lange Spaziergänge. Ich weiß, das ist so richtig klischeehaft, aber es ist ja wirklich bewiesen, dass so in der Natur sein auch für die Psyche richtig gut ist. Und ich merke das total, also wie gut mir diese Spaziergänge im Park tun und dass ich so richtig euphorisch bin, wenn ich da irgendwie langlaufe. At first, it was important to me to stay productive while being at home, to do at least 9 things per day and to follow the strict agenda. But sooner or later, I just gave up this idea and now I spontaneously decide what to do. I can also do a lot of things simultaneously, follow different events that are right now in different cities, start to watch a theater play, change my mind and switch to the lecture or the concert. I have the opportunity to explore how much time I need for myself doing the silent meditation before I genuinely want to meet someone. The day lasts so long I have energy, and the question is now how I really want to spend each point in this eternity. I would like to talk about the time, especially about past couple weeks. So I'm using my time very well. I'm not only working, but I'm self-educating myself. I decided to study 2 languages. I study Chinese and I study Ukrainian in my free time. But besides that, I am related to IT field. So in IT field, you can always try to learn all the languages, all the structures, all the frameworks. So I'm keeping myself occupied all the time. Honestly, I'm running all the time, even if I'm staying at my home and not leaving to the bars, not to restaurants, not to visit my friends, because we are not allowed, even though we are using restrictions. For me, it was quite fast. So whenever you have this free time and opportunity to stay at home, to think about your life, to think about what you can do, how you can extend your possibilities, knowledge, you should use it. We must take the most of it. Like, we must, I guess, understand what our feelings are, what is inside us, like what the person we want to see after the finishing of lockdown, because surely everything will change and we will change as well. Because we, before the quarantine, maybe not we, but I'm speaking about myself and I guess about most of people, we were always in rush, having a lot of deals in one time, and we didn't have time to think and to feel what we really wanted to. Now we have plenty of time to do that. And maybe for some people this time will be even life-changing, because maybe for somebody we haven't ever had the opportunity really to just to stay calm and just to think. Not to think about the current days and about all of the stuff that we need to do the next day, but to think what we really want in this life. And I guess from each situation, how horrible it could seem for the first time, we can get the most and the advantages as well. Because, as you know, each situation has two sides of the coin. I keep myself concentrated. I'm doing my job. And time is passing by really fast for me, actually. For most of my friends, it goes really slow because they're sitting at home and they don't have anything special except their job. So they complain, they check every statistics, every speculation related to vaccines, related to easing restrictions and obstacles that were created from government. And for me, I don't know, actually, I don't care. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass man jetzt nicht so viele Dinge erlebt, irgendwie nicht feiern gehen kann, keine Menschen treffen kann, ist man eigentlich irgendwie auf einem niedrigen Botenstofflevel. Irgendwie habe ich das Gefühl, man ist so halb lethargisch. Und aus diesen Gründen fühle ich mich halt so leicht deprimiert, aber irgendwie auch nicht besonders schlimm. Und vor dem Hintergrund kommt irgendwie mein Persönlichkeitsmerkmal, dass ich halt irgendwie Dinge aufschiebe und prokrastiniere bis zum Get-No, irgendwie noch stärker raus. I mean, it's not happening. I think it's never happened in some of my life that he's supposed to stay at home and wait till everything get well. So we need to use that time. Try to plan your day from morning to the evening. What can you do? What can you learn? How you can extend your knowledge? Mein Schreibtisch sieht halt irgendwie richtig bunt aus, aber irgendwie dran gemacht habe ich nichts. Da stapeln sich irgendwie Flaschen und Tassen und alles Mögliche rum, aber man räumt irgendwie nicht auf, man hat irgendwie keine Motivation, es kommt einen ja auch im Grunde genommen keiner besuchen. So genauso wie Wäsche machen oder das Schreiben von der Krankenkasse mal beantworten. Ich weiß ganz genau, dass ich 14 Tage dafür Zeit hatte, aber es irgendwie nicht gemacht habe, jetzt setze ich mich da gerade dran. Und irgendwie, man kann irgendwie alles noch weiter aufschieben. So, ich nehme mir vor, immer, ich fange bald an irgendwie und mach zu Hause ein bisschen Kunst irgendwie für mein Studium, was irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ja, schade irgendwie. Also irgendwie zeitloser Raum sozusagen. Genau, irgendwie am Anfang der Ausgangssperre hatte ich so das Gefühl, ja, ich habe ja mega viel Zeit. Ich kann jetzt, also dieser Zustand wird eh so lange andauern. Ich kann jetzt so mir ganz, ganz viele Sachen vornehmen und habe auch so ziemlich geschludert, also war so relativ müßig am Anfang und habe so, ja, es ging mir eh nicht so gut und dann habe ich eigentlich nicht so diszipliniert was für die Uni gemacht oder so, was ja auch okay ist. Aber jetzt merke ich so, okay, krass, irgendwie, ich habe super viel zu tun, ich habe die letzten Wochen irgendwie so viel zu wenig gemacht, obwohl ich ja die Zeit dafür hatte. Jetzt ärgere ich mich wieder über mich selbst, was eigentlich quatschig ist, weil man muss sich ja erstmal psychisch an diese Situation irgendwie anpassen. Und das ist ja völlig normal, dass man jetzt vielleicht erstmal nicht so produktiv ist wie sonst. Des Weiteren, wie verbringe ich mir denn sonst meine Zeit? Irgendwie ja, mit Fahrradfahren, irgendwie spazieren gehen, einkaufen, irgendwie wird alles viel, viel langsamer. Aber mittlerweile nehme ich diesen Zustand halt irgendwie gar nicht mehr als sehr angenehm war, als Entschleunigung oder sonst was, sondern mittlerweile ist es irgendwie Langeweile und bescheuerte Routine. Interessanterweise macht es mich sogar fast panisch, deshalb, wenn ich so, also die Nachrichten lese und da dann so steht, ja, langsam wieder zurück zum Normalzustand und immer mehr Lockerung und so, das macht mir fast Angst, weil ich so das Gefühl habe, okay, krass, die Zeit rennt mir auf einmal weg. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit für alles, wie ich dachte. Dabei dachte ich mir doch die ganze Zeit so, ja, ich wollte doch noch so viele Sachen machen, also. Oder ja, am Anfang hatte ich so gedacht, wow, ich kann jetzt so mega viel lesen, ich kann die und die Uni-Sachen nachholen, ich kann das und das und das machen. Und jetzt, wo es wieder heißt, okay, langsam zurück zum Normalzustand, kriege ich fast Panik, dass ich das irgendwie alles gar nicht mehr schaffe und bin so, ah, kann dieser Ausnahmezustand nicht noch eine Weile weiter bestehen, dass ich irgendwie meinen Kram noch erledigen kann und meine Zeit so haben kann. I know that many of my friends probably are just staying and watching TV series, watching something that entertain me, like video games and other factors. It's okay, but besides that, I think you should use the time to get a knowledge, learn something that can be useful for your life, because there is a life after coronavirus, and it's a great opportunity to create something new. I'm creating a couple new my own projects. I have a time, and maybe I can benefit even more from this. Ich versuche immer, die Zeit so produktiv wie möglich zu nutzen. Oft übertreibe ich, versuche auf allen Stühlen zu sitzen. Ich laufe irgendwo von morgens bis abends. Es gibt viele Dinge, die mich inspirieren und die ich gerne umsetzen würde. Im März vor meiner geplanten Reise nach Lissabon kam ich zu meiner Familie nach Charkiw. Die Quarantäne begann und ich blieb auf unbestimmte Zeit hier. So dauert es fast 2 Monate. 2 Monate kostbare Zeit, die produktivste. Zeit ist verschwendet, wenig Ressourcen und Motivation. Ich kann es nicht Prokrastination nennen, ich versuche daraus eine Erfahrung zu machen. Eine Frau im Geschäft empörte sich darüber, dass es kein Brot mehr gäbe und fragte mich, ob ich an ihr vorbei möchte, da sie jetzt nach Brötchen schauen müsse. Das Ganze mit einem leicht aggressiven Ton. Nicht explizit gegen mich gerichtet, aber ein Zeichen ihrer Anspannung. In mir erwachte dadurch der altbekannte Gedanke, dass noch viel schlimmere Probleme auf uns zukommen können, als dass wir statt Brot mal Brötchen kaufen müssen. Eine Konversation unter freiem Himmel und eine Konfrontation zwischen 2 Bürgern. Der eine sitzt in einer Gruppe auf dem Gehweg, während der andere dauerlaufend mit Familie diesen Gehweg entlangkommt. Im Vorüber weist er den Sitzenden zurecht, er möge doch wie alle den Sicherheitsabstand einhalten und nicht den Gehweg blockieren. Es entsteht Anspannung, die sich im gegenseitigen verbalen Abschätzen über eine Distanz von ca. 15 Metern entlädt. Ich saß dabei und reagierte mit einem breiten Lachen, da ich das Ganze sehr absurd fand. Aber jetzt, im Nachhinein, denke ich, vielleicht lachte ich aus Verteidigungsgründen, also dem Lachen als abstrahiertes Zähnezeigen und Angriffsbereitschaft demonstrierend. In vielen angespannten Situationen setzte ich dieses Lachen auf und zog damit Unmut auf mich. Später an diesem Tage saß ich dann mit jemandem zusammen, mit dem ich schon länger viel Zeit verbringe, aber zum ersten Mal recht ausführlich Konversation geführt habe. Und frage mich im Nachhinein, musste erst so viel Zeit vergehen, damit es dazu kam? Oder ist es das neue Bedürfnis der Menschen nach Austausch? Wenn ich in mich hineinhorche, denke ich bin einfach dem Gefühl nachgegangen, das ich in diesem Moment hatte, ohne weiteres Grübeln. Kenne ich die Person jetzt besser? Ich würde sagen, wir haben Facetten und Sichtweisen ausgetauscht und auch unsere Unsicherheiten über den Zustand der Gesellschaft, in dem wir uns befinden, im steten Wechsel zwischen dem Eingeständnis einer bevorstehenden Apokalypse und gegenseitigen Beschwichtigungen, dass es ja nicht so schlimm werde. Pandemonia 6. Ein Feature von Theresa Münch. Text Tim Völker. hallohölle.blogspot.com. Musik Nils Westermann und Deformed Mesh. Oh, gedrängt. Bis kein Keim in meinem Leib noch zu. Aber besonders erregt in dieser Höhe. Ja, und das ist die Höhe. Ist das Klima für geistige Gespräche zum Beispiel erregend. Früher war es zu springen, hör auf zu schwingen. Wie soll ich in dieser Höhe weniger Wege waren fern. Ja. Ja, das waren die einstürzenden Neubauten von einer alten Platte, nämlich von der Haus der Lüge aus dem Jahr 1989 oder war es 1990? Ich weiß nicht mehr genau. Jetzt kommt aber am morgigen Freitag eine neue Platte der einstürzenden Neubauten raus, nämlich die heißt Alles in Allem, und dafür hören wir jetzt auch noch ein Stück, nämlich ein gleichnamiges Stück. Ein Fluss mit 5, 6 Inseln. Eine ist schon festgewachsen, sperrt ihren Rachen auf. Ein Schwätzer versucht, dem Felsen etwas einzureden. Der es versucht, aber doch nicht flüchten kann. Eine Wolke mit kleinen Augen hat sich abgelöst. Erdreste hängen ihr noch an. Alles in allem, alles auf einmal, alle auf einmal, alle auf einmal. Der trickreiche Schattenspieler operiert mit beiden Händen. Zwei Marionetten, gut und nicht so gut. Am anderen Ende ein verkürztes Krokodil, eine Plasmazelle ohne Zellkern. Unter der Grenze hängt ein Lichtfraß, hinten trägt er ein zweites Gesicht. Sein Junges kriecht im Dialog dahinter ins Abseits, vorwärts gerannt. In der Unendlichkeit bin ich auch alles in allem unendlich oft vorhanden. Alle auf einmal, alle auf einmal, alles auf einmal. alles in allem. Ja, das war's auch schon wieder mit der Mittagspause. Als nächstes hört ihr hier das Mittagsmagazin, das wir von Radio Korax immer übernehmen, von 13 bis 15 Uhr. Und dann geht's weiter im Programm von Radio Plau mit Democracy Now und noch mit weiteren Sendungen. Ja. Your conscience is-